Erinnerungen meiner Kindheit spielten sich während der Abendstunden ab. Wenn der Abendschatten größer wurde und die Sonne langsam am fernen Horizont unterging, wusste ich, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis meine Mutter von den Hintertreppen unseres alten Hauses rufen wird: Kinder, kommt heim zum Abendmahl! Nun, es brauchte nicht viel Überredung, um unsere Spielsachen beiseite zu legen und eilends nach Hause zu gehen. Jene Tage sind nun vorüber. Doch die Erinnerung an sie erweckten eine Wahrheit in mir, die noch ergreifender ist als die Erinnerung jener Kindertage. Denn ich bin gewiss, es wird nicht mehr lange dauern, bis der Abendmahlsruf von den Toren der Herrlichkeit ertönen wird. Und dann werden wir, wie einst als Kinder, die Dinge unseres Lebens beiseite legen und dem Rufe Folge leisten zum größten aller Abendmahle mit allen Gotteskindern und mit Jesus. Komm heim!